der pommerschen Bezirksstadt Stolpe residiert der Regierungspräsident Temborius, ein SPD-Mann, den sein Parteigenosse Gareis, sein Intimfeind, Bürgermeister der Stadt Altholm, als schwächlichen Dünnbluter verachtet. Für Temborius ist es längst an der Zeit, den Leuten zu beweisen, wer Herr im Hause ist, nämlich er und nicht jener kleine, bullige Diktator da in Altholm. Ich danke Ihnen, meine Herren, dass Sie zu mir gekommen sind. Was Sie vorgetragen haben, hat mich tief erschüttert. Es wird alles geprüft werden und ich kann Sie nur um Geduld bitten. Auch an höchster Stelle sind die Augen auf Altholm gerichtet. Nochmals, ich danke Ihnen und haben Sie Geduld, meine Herren. Die Altholmer schieben sich durch die Tür. Herr Regierungsrat, Herr Assessor, einen Augenblick noch. Regierungspräsident Temborius genießt nach etlichen Wochen, nach Bürdenlast und Ängsten, wieder einmal die Würde seines Amtes. Da war der Schock des Bombenattentats auf ihn, dann dieser unselige 26. Juli in Altholm. Aber nun hat er erlebt, wie die Honoratioren von Altholm das Schicksal ihrer Stadt vertrauensvoll in seine Hände legen. Und das tut gut. Tja, meine Herren, wieder einmal das alte Lied. Die unteren Verwaltungsorgane machen Fehler. Dann kommt das Volk zu uns und wir müssen dann wieder gut machen. Aber ich sehe den Weg des Ausgleichs, der Versöhnung. Bürgermeister Gareis hat unzweifelhaft schwere Fehler begangen, schwere Fehler. Gareis, was habe ich gesagt, als er vor der Bauerndemonstration hier war? Herr Assessor, was habe ich gesagt? Dass die Bauern sind aggressiv. Ja. Was habe ich noch gesagt? Dass er würde brauchen Schupo. Aber was war denn das Wesentliche meiner Forderungen? Habe ich nicht gesagt, die Demonstration der Bauern muss verboten werden? Habe ich das gesagt oder nicht? Gewiss, verboten, natürlich. Na also. Und jetzt, da die Karre verfahren ist, kommt der Mann zu mir? Nein. Er sitzt in Altholm und schreibt, der Boykott ist wirkungslos. Das ist doch einfach himmelschreiend. Sie haben die Herren von Altholm gehört. Der Boykott ist katastrophal, ruinös. Aber Herr Gareis schreibt, nun, ich werde das regeln, werde ausgleichen. Ist die juristische Seite der Sache überprüft? Wie steht die Staatsanwaltschaft zu den Ereignissen? Gegen einige Bauern wird sicher Anklage erhoben. Auflauf, Sachbeschädigung, öffentliche, tätliche Beleidigung, Aufruhr, Landfriedensbruch. Na, das ist ja allerlei. Wegen Altholm ist nach meinen Erkundigungen im Preußischen Landtag eine große Anfrage der Rechtsparteien zu erwarten. Ja, richtig. Und nun handeln wir schnell. Der Herr Minister hat die Akten noch nicht eingefordert. Ich bin in meinen Entschließungen also noch frei. Trotz der für mich unverständlichen Sympathie für Herrn Gareis wird der Minister meine früher ergangenen Entscheidungen nicht desavouieren. Wir werden die Fehler der unteren Instanzen löschen. Dazu ist es nötig, dass wir uns nicht gar zu sehr auf einen Standpunkt festlegen. Allen müssen wir gerecht werden. Die Stimmung der Bauern, die Stimmung der Bürger, die Stimmung des ganzen Pommerlandes ist gegen die Altholmer Polizei. Wir aber werden der Polizei bestätigen, dass sie recht gehandelt hat. Wir werden die Staatsautorität stärken. Aber wir werden einen Bock schlachten. Versöhnungsfest, Sühneopfer. Ich glaube, bei den Juden nennt man das Purim, nicht wahr, Herr Assessor? Ja, Purim. Denken Sie an Gareis. Nicht an Gareis. Nein. Gareis ist noch zu stark. Aber dieser etwas zu beflissene Herr... Fraxen. Ja, richtig. Sehr gut, Meier. Fraxen, dieser Polizeiobermeister. Und wenn wir dann die Gemüter durch diesen Sühnebock beruhigt haben, dann holen wir sie an den Verhandlungstisch unter meinem Vorsitz. Auch die Bauernschaft. Selbstverständlich.